im Lärm der Gewehr. Doch in uns brennt die Hoffnung umso mehr. Nächte in Berlin voller Schmerz und Blut. Wir senden euch Stärke, wir senden euch Mut. Unsichtbar im Dunkel, doch wir fühlen euch klar. Josh und Josi, wir sind euch nah. Der Spiegel Deutschland am 15. März 2022. Nächtliche Maschinengewehr, Attentate auf LOPD-Chefs und CIA, Nachfahren im Berliner Provo, Einrichtung, RAF-Beteiligung vermutet. Der Spiegel berichtet am 15. März 2022. Nächtliche Maschinengewehr, Attentate auf LOPD-Chefs und CIA, Nachfahren in Berliner Provo, Einrichtung, RAF-Beteiligung vermutet. Die Mauern voll Schreie, die Straßen voll Angst, doch Liebe bleibt stärker, egal wie lang. Luigi jagt Schatten. Doch Schatten vergehen, die Wahrheit der Herzen wird ewig bestehen. Horror auf Polizeichefs und Außerirdische. RAF-Chef Althöfer im Visier.